Erster, hört zu, ihr Himmel, denn ich werde sprechen, und die Erde soll meine Worte hören. Zweiter, meine Lehre soll wie Regen fallen, und meine Worte sollen wie Tau sein, wie Regenschauer auf junges Gras und wie Wassertropfen auf die Pflanzen. Dritter, denn ich rufe den Namen des Herrn aus, gebt unserem Gott die Ehre. Vierter, er ist wie ein Fels, alles, was er tut, ist vollkommen, denn alle seine Wege sind gerecht. Er ist ein treuer Gott ohne Falschheit, gerecht und ehrlich. Fünfter, sie handelten schlecht gegen ihn, sie sind nicht seine wahren Kinder, sondern ein Schandfleck, ein verdorbenes und falsches Volk. Sechster, wollt ihr dem Herrn so danken, ihr dummes und unverständiges Volk? Ist er nicht euer Vater, der euch geschaffen und euch Leben und Existenz gegeben hat? Siebter, denkt an die alten Zeiten und an die Generationen, die vor euch lebten. Fragt eure Väter, damit sie es euch erzählen, und die Ältesten, damit sie es euch sagen. Achter, als der Höchste den Völkern ihr Land gab und die Menschen aufteilte, legte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels fest. Neunter, denn der Herr hat sein Volk als seinen Anteil gewählt, und Jakob ist sein besonderer Besitz. Zehnter, er fand Israel in der Wüste, in der einsamen Wildnis, wo wilde Tiere heulten. Er beschützte es, passte gut darauf auf und bewahrte es wie seinen Augapfel. Elfter, wie ein Adler, der sein Nest aufschreckt und über seinen Jungen schwebt, breitete er seine Flügel aus, nahm Israel auf und trug es auf seinen Schwingen. Zwölfter, der Herr allein führte Israel, und kein fremder Gott half ihm dabei. Dreizehnter, er ließ Israel über die Höhen des Landes ziehen und gab ihm die Früchte der Felder zu essen. Er ließ es Honig aus Felsen und Öl aus hartem Stein bekommen. Vierzehnter, er gab ihnen dicke Milch von Kühen und Ziegen, dazu das Fett von Lämmern und Widdern. Auch bekamen sie starke Stiere aus Baschan und das beste Weizenfett, und sie tranken den Saft der Trauben wie starken Wein. 15. Aber Jeschurun wurde reich und stark, doch dann wurde es übermütig und verließ Gott, der es geschaffen hatte. Es verachtete den Fels, der ihm Rettung brachte. 16. Sie machten Gott eifersüchtig mit fremden Göttern und erzürnten ihn mit ihren abscheulichen Taten. 17. Sie opferten Dämonen und Göttern, die sie vorher nicht kannten, neuen Göttern, die erst kürzlich aufgetaucht waren und vor denen ihre Väter keinen Respekt hatten. 18. Du dachtest nicht an den Felsen, der dich erschaffen hat, und du vergaßest den Gott, der dich ins Leben rief. 19. Der Herr sah das und verwarf sein Volk, weil er über seine Söhne und Töchter verärgert war. 20. Er sagte, ich werde mich vor ihnen verbergen und sehen, was mit ihnen geschieht. Denn sie sind ein sehr falsches Volk, Kinder, die nicht treu sind. 21. Sie haben mich mit ihren falschen Göttern eifersüchtig gemacht und mich mit ihren wertlosen Götzen erzürnt. Deshalb werde ich sie mit einem Volk eifersüchtig machen, das kein Volk ist, und sie mit einer fremden Nation erzürnen. 22. Denn mein Zorn ist wie ein Feuer, das bis in die tiefste Unterwelt brennt. Es wird die Erde mit allem, was darauf wächst, verzehren und die Fundamente der Berge in Brand setzen. 23. Ich werde sie mit Unglück überhäufen und alle meine Pfeile gegen sie verschießen. 24. Wenn sie vom Hunger schwach sind und von Krankheit und giftiger Seuche verzehrt werden, dann werde ich wilde Tiere und das Gift von Schlangen auf sie loslassen. 25. Draußen wird das Schwert sie kinderlos machen, und in ihren Häusern wird es Schrecken geben. Es wird junge Männer und Frauen, Säuglinge und alte Menschen treffen. 26. Ich würde sagen, ich will sie zerstreuen und ihre Erinnerung unter den Menschen auslöschen. 27. Aber ich fürchte den Zorn der Feinde, damit ihre Unterdrücker nicht falsch denken. Sie könnten sagen, wir haben gesiegt, und nicht der Herr hat das alles getan. 28. Denn sie sind ein Volk ohne Verstand, und es gibt keine Einsicht bei ihnen. 29. Wenn sie weise wären, würden sie das verstehen und über ihr Ende nachdenken, das ihnen bevorsteht. 30. Wie könnte ein einziger Mann 1000 verfolgen und zwei Männer 10.000 in die Flucht schlagen, wenn ihr Fels sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte? 31. Denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das wissen sogar unsere Feinde. 32. Denn ihr Weinstock stammt vom Weinstock Sodoms und aus den Feldern Gomorras. Ihre Trauben sind giftig, und ihre Beeren sind bitter wie Galle. 33. Ihr Wein ist wie das Gift von Drachen und das schreckliche Gift von Vipern. 34. Ist das nicht bei mir aufbewahrt und in meinen Schatzkammern versiegelt? 35. Es ist für den Tag der Rache und Vergeltung aufbewahrt, für die Zeit, wenn sie strauchen werden. Denn der Tag ihres Unglücks ist nahe, und ihr Schicksal kommt schnell. 36. Denn der Herr wird seinem Volk Recht verschaffen und Mitleid mit seinen Dienern haben, wenn er sieht, dass ihre Kraft verschwunden ist und niemand mehr da ist, weder jung noch alt. 37. Er wird fragen, wo sind jetzt ihre Götter? Der Fels, bei dem sie Schutz suchten. 38. Die Götter, die das Fett ihrer Opfer aßen und den Wein ihrer Trankopfer tranken, sollen aufstehen und euch helfen, sie sollen euer Schutz sein. 39. Seht jetzt, dass ich es bin und dass es keinen anderen Gott neben mir gibt. Ich töte und mache lebendig, ich verwunde und heile auch, und niemand kann euch aus meiner Hand retten. 40. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel und sage, so wahr ich ewig lebe, 41. Wenn ich mein glänzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, dann werde ich Rache an meinen Feinden nehmen und denen vergelten, die mich hassen. 42. Meine Pfeile sollen sich mit Blut füllen, und mein Schwert soll Fleisch von den Getöteten und Gefangenen fressen, vom Kopf der feindlichen Anführer. 43. Jubelt, ihr Völker, über sein Volk. Denn er rächt das Blut seiner Diener. Er nimmt Rache an seinen Feinden und reinigt das Land seines Volkes. 44. Und Mose kam und sprach die Worte dieses Liedes laut vor dem Volk, zusammen mit Josua, dem Sohn Nuns. 45. Als Mose alle diese Worte dem ganzen Volk Israel vollständig vorgetragen hatte, 46. sagte er zu ihnen, nehmt euch alle diese Worte zu Herzen, die ich euch heute ernsthaft sage. Befehlt euren Kindern, dass sie alle Worte dieses Gesetzes genau befolgen sollen. 47. Denn das ist keine unwichtige Sache für euch, sondern es ist euer Leben. Dadurch werdet ihr lange in dem Land leben, das ihr über den Jordan hinüberziehen werdet, um es zu besitzen. 48. Am selben Tag sprach der Herr zu Mose, 49. Steige hier auf das Abarim-Gebirge, auf den Berg Nebo, der im Land Moab östlich von Jericho liegt. Von dort aus sollst du das Land Kanaan sehen, das ich den Israeliten als Besitz geben werde. 50. Danach wirst du auf diesem Berg, den du besteigen wirst, sterben und zu deinen Vorfahren gehen, so wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb und zu seinen Vorfahren ging. 51. Denn ihr habt euch mir gegenüber unter den Israeliten am Haderwasser von Kades in der Wüste Zin vergangen. Ihr habt mir dort unter den Israeliten nicht die Ehre gegeben, die mir als dem Heiligen zusteht. 52. Du wirst das Land nur von Weitem sehen, aber du wirst nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten geben werde.